In jedem Alter ist er jetzt schon, wo er vergisst, was er mittags aß. Aber er weiß noch genau, was es gab zur Feier seiner Erstkommunion. Riecht, wie die Mutter beim Nachtkuss roch, hört die Stimme von Tante Therese noch. Sich selber, aber das riecht er nicht mehr, hört auf sich selber auch nur noch schwer. Aber die Rosen, die mag, die blühen noch so wie vor Jahr und Tag. Die blühen noch so wie vor Jahr und Tag. Macht sich für sich jetzt auch nicht mehr stark, misst sich auch nicht und lässt auch nicht zu, dass man ihn misst, weil er hat Angst, man macht es für seinen Sarg. Gibt keinen Ton mehr an, aber ab, und das kontrolliert er auch nur noch knapp. Früher ein Quatschmaul, das hat er jetzt satt, fällt jetzt auf, wenn er spricht, in sein Heimatblatt. Aber die Rosen, die mag, die blühen noch so wie vor Jahr und Tag. Die blühen noch so wie vor Jahr und Tag. Wenn er auch keinen Namen behält, Geschichten fallen ihm tausend ein. Die fangen heil und harmlos an, wie es dann alles sinnlos zerfällt. Warum zum Beispiel der Nachtkuss danach, am Morgen dieser Schürhakenschlag? Tante Therese, warum sang sie nachts so schön? Am Tag hat sie alles zusammengeschrien. Aber die Rosen, die mag, die blühen noch so wie vor Jahr und Tag. Die blühen noch so wie vor Jahr und Tag. Gnadenlos die Erinnerung jetzt vergessen, klappt nicht mehr so wie einst. Vieles fliegt auf, verfliegt aber nicht, was sie noch weniger schlafen lässt. Die Grube zum Beispiel bei Minsk und er, davor und hinter Maschinengewehr. Oder das Mädchen im Bahnhof Lyon schreit weiter noch aus dem Viehwaggon. Aber die Rosen, die mag, die blühen noch so wie vor Jahr und Tag. Die blühen noch so wie vor Jahr. Der Haufen Geld, auf dem er sitzt, so schamlos wie das ganze Land, das wieder mal vor lauter Kraft aus allen Nähten platzt und schwitzt. Sich schämen, das will er, kann er auch nicht. Auch wenn er jetzt oft in Tränen ausbricht, dann hält er sich krampfhaft und bis zuletzt an diesem kindischen Kindertraum fest. Dass die Rosen, die mag, blühen noch so wie vor Jahr und Tag. Blühen noch so wie vor Jahr.